ya, ya, ya. Despierta ya, responde. Despierta ya, ya, ya. Despierta ya, responde. Despierta ya, ya, ya. Despierta ya, responde. Despierta ya.